bist geboren mir zugute. Du bist geboren mir zugute. Das glaub ich mir, ist wohl zumute. Das glaub ich mir, ist wohl zumute. Weil du für mich genug getan, genug, genug, weil du für mich genug getan, für mich genug getan. Das Rund in dir mag gleich brechen. Das Mund der Erde mag gleich brechen. Will mir der Satan widersprechen, so bild ich dich, mein Heiland, an. Das Rund der Erde mag gleich brechen, will mir der Satan widersprechen, so bitte ich dich, mein Heiland, an. Das Rund der Erde mag gleich brechen. Will mir der Satan widersprechen, widersprechen, so bitte ich dich, mein Heiland, an, so bitte ich dich, mein Heiland, an. Du bist geboren mir zu. Das glaub ich mir, ist wohl zumute. Das glaub ich mir, ist wohl zumute.